Ja. Naja, das Problem mit der Gegenstandsposition des Feminismus ist ja eher, dass es, also ich bin jetzt nicht in dem Sinne ein ESP-Experte, dass ich diese ganzen Sachen alle durchgelesen hätte oder sowas. Ich kenne das im Wesentlichen, weil ich mir ein paar Sachen rausgesucht habe, die angeguckt und außerdem so ein bisschen so Blog-Diskussionen verfolgt habe und ansonsten aus der persönlichen Erfahrung von so 7, 8 Jahre Junge Linke, Jungdemokratin, Junge Linke, wo es also die Edel-MG-Fraktion gab, also so MG plus mit ein bisschen Kant und manchmal sogar Adorno. Insofern weiß ich natürlich nicht genau, ob es da irgendeinen großen programmatischen Aufsatz dazu gibt. Soweit ich das weiß, gibt es keinen, sondern eben nur Dinge, die sich dann, naja, so wie in dem, was ich hier vorgelesen habe, wiederfinden. Und die Blog-Diskussionen, die sich zum Beispiel immer wieder darum drehen, gibt ja relativ viele MG-Blogs, einen mit dem besonders charmanten Namen, das geprüfte Argument, der hat leider jetzt aufgehört und dabei auch alles, seine gesamten Sachen gelöscht, was wirklich schade ist. Da hätte man einige Sachen finden können. Egal, also in diesen Blogdiskussionen geht es ja häufig so um das sprachliche Verhalten von MG-Lern und die Kritik, dass die insbesondere, insbesondere gerne dazwischen reden, wenn Frauen reden, jüngere, unsichere Frauen noch ganz besonders gerne. Und dann halt irgendwie so die Reden von Weibern und Mieten und so kritisiert wird. Und dann wird immer sozusagen im Umkehrschluss gesagt, du willst in deiner Besonderheit als Frau anerkannt werden und klar, dass du beleidigt bist, aber du bist nicht beleidigt wegen dem Wort Weib oder Mieze, sondern weil du sozusagen in deinem auf Ehre bedachten Standpunkt als Frau beleidigt wurdest und weil du kein Argument kennst dagegen. So, klar, dass du dann sauer bist, aber dann so bringen mal ein Argument. Und das ist natürlich eine Form, in der man sozusagen, also was keine wirklich entfaltete Theorie des Geschlechterverhältnisses ist, sondern halt eher der Wunsch, also ein ziemlich deutlicher Ausdruck des Wunsches, sich damit nicht beschäftigen zu wollen. Und das meine ich eben auch, da wird, also in diesem Zitat, was ich vorgelesen hatte, dass mitten im Kapitalismus mit seiner abstrakten und gleichmacherischen Unterwerfung des Menschen dreht sich in ihrer Welt, also der Feministin, alles um den Kampf der Geschlechter. Frau oder Mann, wer ehrt, missachtet, beherrscht wen? Das ist natürlich schon, also man denkt immer, sowas gibt es gar nicht mehr, aber das hat es nur in den 70ern gegeben, aber das ist natürlich einfach so dieses Lebenswiderspruch, was soll denn das jetzt so wichtig zu nehmen? Wichtiger ist doch ganz was anderes. Ja, eines. Also einerseits wird das kritisiert, aber andererseits wird genau diese faktische Gleichmachung kommt, wenn die Rechtsabgängige nicht so gut wie sie nicht, wird doch nutzlos übernommen, wenn man der Frau, die auch Referenzen hat und die thematisiert, sagt, das kann ganz wichtig doch sein und so weiter, bewusstlos übernimmt man dann den Gleichmachungsstandpunkt gegenüber der Frau. Ja, ich glaube schon. Also es ist weil es dieses souveräne Moment hat. Ich weise zu, was gerade wichtig ist. Und gleichzeitig ist es natürlich andererseits wiederum eine ziemlich einfache und glatte Affirmation des eigenen männlichen Top-Checkertums. Aber das muss ich ja überhaupt. Ich finde auf jeden Fall noch interessant, dass dann später dieses mit dem Gessler-Hut kommt. Weil das ja gerade dann sozusagen das Blickfeld nochmal ganz so unter der Hand ein bisschen verschiebt, was eben noch einfach unwichtig war, so eine Nerverei damit jetzt zu kommen, wo es doch Wichtigeres gibt, nämlich irgendwie hier Herrschaft, bürgerliches Gesetzbuch und Herrschaft des Geldes. Also was eben noch ganz unwichtig war, wird jetzt plötzlich zu irgendeiner neuen Macht, wo der irgendwie ein aufrechter MGler sich aber nicht beugt, wie ein Wilhelm Tell eben. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und die MG hat ja sehr, sehr stark dieses, bei uns schreiben keine Individuen, sondern hier schreibt der MG oder die Redaktion Gegenstandpunkt. Und glaube auch, dass sie da einigermaßen ähnlich ticken oder auf jeden Fall das so okay finden. Und das ist dann schon eine ziemlich klare Aussage, würde ich denken. Ich würde mal gerne wissen, ob die der Gegenstand mal zu Google oder nein, ich muss tatsächlich, ich bin ernsthaft, ich bin nicht in dem Sinne ein NGOloge, dass ich da, ja. Ich weiß es nicht, ich nehme mal einerseits an, dass es das wahrscheinlich gibt, weil, also gesagt, mein Verhältnis dazu ist so ein bisschen, es ist jetzt auch wirklich so ein bisschen so eine lustige, verspätete Vergangenheit auch erweitern. Ich bin halt sechs oder sieben Jahre in diesem Verein, Jungdemokratin, Junge Linke gewesen, in der linksradikalen Strömung. Ich habe mich in der Zeit an den MG-Lein abgearbeitet. Es gibt einen Grund, warum wir die kritisch-theoretischen oder wie auch immer woran orientierten Antideutschen, wie auch immer man das nennen will, Leute, mit denen haben zusammenarbeiten können. Es gibt aber auch einen Grund, warum das auseinandergefallen ist und sagen, das ist jetzt nochmal so eine verspätete Reflexion zum Teil darauf, wie man das auf Begriff bringen kann. Das heißt, ich kann eigentlich eher sozusagen aus diesem Erfahrungsmoment sagen, sich tippen würde, dass es irgendwo etwas gibt, weil es eigentlich zu allem Wichtigen irgendwo so eine Kleinigkeit geben muss, dass man weiß. Also eins der interessantesten Phänomene, was ich mit diesen jüngeren Genossinnen und Genossen, die dann begeistert zum Gegenstandpunkt gegangen sind, gemacht habe, war diese, naja, ich habe die Welt fertig in der Tasche, weil ich habe den entsprechenden Gegenstandpunktartikel gelesen. Und so bei einer Diskussion über Robert Kurz und die Krisengruppe, denn, ja, aber müssen wir doch nicht, das stand, lesen wir doch den Gegenstandpunktartikel dazu und so. Also ganz häufig wirklich überhaupt nicht, also das Kapital muss man nicht lesen, weil man ja deswegen schon die konkurrierende Theoriegruppen muss man erst recht nicht lesen, weil man ja schon weiß, was Karl Held und Co. dazu gesagt haben. Und da Foucault einfach wichtig ist, denke ich mal, irgendwo wird es gestanden haben, was man darüber denken kann. Ja, wobei ich glaube, da gibt es. Aber ich glaube, das sind wir wirklich nochmal ganz unterschiedlich. Also Foucault fand ja im Iran sozusagen dieses ekstatische, gegenaufklärerische toll. Also da sind so schiitische Massen, die sich irgendwie blutig peitschen und sozusagen so einen Durchbruch zum ganz anderen dabei erleben oder was auch immer. Und da wird jetzt mit der Aufklärung Tabula Rasa gemacht und dem Westen, das ist voll super und sexy oder was auch immer. Und das MG-Verhältnis ist eher wirklich, im Gegenstandpunkt ist eher, das ist natürlich auch ein Affirmatives, aber deswegen, weil man sozusagen die Spezifität dieses Regimes leugnet. Also es wird gesagt, das ist halt ein Konkurrent der USA und Israels und USA und Israel sind die stärkeren Mächte, also interessiere ich mich hauptsächlich für USA und Israel und decke irgendwie auf, was da wird immer über Menschenrechte geklagt, aber in Wirklichkeit geht es denen doch nur darum, den Iran platt zu machen. Und dann wird sozusagen im Nebensatz nochmal gesagt, klar haben wir keine Sympathie für irgendwelche Gottesherrschaft oder so, aber das ist halt unwesentlich. Und das ist, glaube ich, schon die Differenz, das ist eher dieses so ein bisschen diese Dummheit des Gescheitseins, die Adorno in der Dialektik der Aufklärung meint, wo er beschreibt von einem Gespräch, was er Anfang der 30er Jahre hatte mit irgendeinem Bekannten oder was auch immer, der ihm aus den Interessen der bayerischen Bierbrauer deduziert hat, warum der Nationalsozialismus in Deutschland keine Chance hat. So ein bisschen diese Dummheit des Gescheitseins ist es, glaube ich, eher auf dem Iran. Gerade irgendwie das, was im Iran geschieht, passt sozusagen nicht ins Kategoriensystem rein. Und was ins Kategoriensystem reinpasst, so regionale Mittelmacht, aber nicht wirklich irgendwie bedeutend, das kann man analysieren. Was rausfällt, nämlich, dass da vielleicht wirklich irgendwie eine an sich selber verrückt gewordene Mullah-Kaste herrscht, die den 12. Mahdi bei der Kabinettssitzung einen Platz frei hält und Landebahnen für den baut und so. Und dass solche Leute sozusagen vielleicht ein weniger instrumentelles Verhältnis zu Staat und Gewalt haben, weniger Zwecke und Schlüsse und sowas machen, sondern dass man denen noch viel unlieber Atomwaffen in die Hand gibt als Leuten, die tatsächlich kalkulieren und ihre Interessen durchsetzen. Das kann halt nicht vorkommen. Interessant, wenn es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen könnte, warum für eine eine linksradikale Kritik und wichtig ist eine Theorie von würde ich vielleicht sagen, weil die Wendung des Denkens gegen sich selber die vornehmste Wendung und revolutionärste Wendung ist, die Denken nehmen kann. Also das wäre so die Ultrakurzform. Und eine Wendung des Denkens gegen sich selber in doppelter Hinsicht. Also erstens, dass es tatsächlich im Denken die Grenzen von genau so einer so begrifflicher Sprache Dinge auf den Begriff bringen können und so weiter reflektiert werden, also das ständige sich selber in Frage stellen und gerade dadurch in die Weite des Alls vorstoßen, jetzt beinahe gesagt, also in intelligible Welten ausschweifen, wie auch immer, also gerade das, was Adorno motiviert hat, aber auch die Wendung des Denkens gegen sich selber als denkendes Subjekt, was sich in seiner Souveränität, in Frage stellt. Also genau diese Vorstellung die ich gerade versucht habe am Anfang, des in sich festgefügten, in sich selber ruhenden Subjekts, was dann das andere sich fassbar machen kann, darauf Zugriff nimmt und es dann, das finde ich, weitervermittelt. So, das ist ja eine unglaubliche Affirmation letztendlich von genau dieser abstrakten Subjektform, die sozusagen von allen eigenen Besonderheiten, allen geschichtlichen Gewordensein und sowas abstrahiert. Und genau diese Abstraktion von sich selber aber als Herrschaftsversprechen macht, also als reiner Geist, als Top-Checker und so weiter, verfüge ich wirklich über die Dinge. Und die Tatsache, das gehört ja auch immer dazu, wer eigentlich so souverän über die Dinge verfügt, dem kann es ja nicht so schlecht gehen. Der kann ja zum Beispiel niemand sein oder die, der selber, wo man selber deformiert ist durch Herrschaft, wo einem auch was genommen wird, verweigert wird, wo die Tatsache, dass man praktisch über die Dinge nicht verfügen kann, dadurch kompensiert wird, dass man in der Theorie umso ungebremster, unvermittelter, unreflektierter Zugriff nimmt. Also eigentlich eine ganz irrwitzige Form von Idealismus, also auch etwas sehr der deutsche Idealismus, Bürgertum kann nicht herrschen, aber es herrscht sozusagen im Geiste. Und deswegen glaube ich, ist es für die MG auch immer so wichtig, alles darauf auf falsche Schlüsse zu reduzieren. Wer hat jemand halt falsch gedacht? Dann muss ich ein Argument präsentieren und dann denkt er das richtig. Oder er ist halt ein böser Wicht, nämlich ein Antideuter, der es nicht will oder so. Aber da kommt dann die Moral doch ins Spiel. Aber eigentlich sind es immer nur falsche Schlüsse, die Leute gezogen haben. Die könnten eigentlich theoretisch und eigentlich wollen sie auch schon so ein bisschen das Richtige, aber muss ihnen nur noch jemand helfen, das auszudrücken. Und die Frage, warum klappt das eigentlich nicht? Warum hat Marx vor 150 Jahren eigentlich schon das Wesentliche gesagt und die Leute machen immer noch so einen Blödsinn? Dass das auch was zu tun hat mit tiefgehenden Verletzungen, dass das was damit dass vielleicht tatsächlich so etwas wie das Vernunftvermögen selber gleichzeitig, so sehr es vom Kapitalverhältnis auch hervorgebracht ist, ein theoretisches Resonnement, gleichzeitig immer wieder deformiert wird, die Leute auch von ihren geistigen Potenzen abgeschnitten werden und dass einen das auch selber betrifft. Das sind dann Sachen, die in solchen Reden von Schaden und Nutzen und so überhaupt nicht mehr vorkommen und auch nicht vorkommen dürfen. Und ich glaube, dieses an sich selber irgendwie auch das Elend dieser Verhältnisse beobachten, durchaus in einem Wunsch, selber nicht so bleiben zu können, wie man ist, bleiben zu wollen, wie man ist, also wie man durch diese Verhältnisse produziert worden ist. Das ist ja ein sehr viel entscheidenderer Wunsch, eine entscheidendere Triebkraft, um alles umzustürzen, indem man ein ja nicht nur geknechtetes, sondern auch ein verächtliches Wesen ist. Als alles irgendwie, ich kriege ja gar nicht alles, was ich mit meiner Arbeit produziere. Und ich hätte gerne das, was die Kapitalisten auch haben. So. Das ist natürlich auch wichtig. Aber eine Yacht irgendwie mal zu haben, ist ja auch geil, aber das ist nicht das Entscheidende. Und deshalb würde ich sagen, ist das so wichtig. Und deshalb kann die MG mit Psychoanalyse, wo es gerade genau um diese Arbeit geht, der Reflexion, der Wendung der Reflexion auf sich selber, nichts anfangen. Und zwar so weit, dass man die entsprechenden, das füge ich nochmal kurz dazu, die entsprechenden Publikationen tatsächlich auf der ersten Seite wieder weglegen kann, wo steht, dass das Freud das gesamte Treiben aus unbewussten und unterbewussten Kräften erklärt. Wer also nicht weiß, dass ein Theoretiker, den er gerade kritisiert in einem immerhin dicken Büchlein, wer das nicht weiß, dass Freud immer gegen die Rede vom Unterbewussten redet, dass das Unterbewusste überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Freud macht. Da geht es tatsächlich um das Unbewusste. Wenn man nicht mal in der Lage ist, das zu begreifen, der kann tatsächlich kein Buch schreiben zur Freud-Kritik, egal ob da irgendwo auch vielleicht was Wichtiges drinsteht. Und das meine ich eben, also es ist noch nicht meine Fähigkeit, also sie lehnt ja nicht mehr ab, sondern es ist tatsächlich eine völlige Unfähigkeit, das zu verstehen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert. Sie haben gesagt, der Gegenstandpunkt der Redaktion schreibt, dass wir kein Individuum schreiben, die auch mal zwischen Werbern schreibt. Ja, schreibt. Also es ist natürlich diese irgendwann wird es dann doch natürlich klar, wenn dann ursprünglich mal, also kein Artikel ist da ja namentlich gekennzeichnet und irgendwann tauchen dann Artikel. Nee, sind keine Namen, aber irgendwann taucht dann doch mal auf, dass irgendwie bestimmte Artikel zum Staatshaushalt von Wolfgang Möhl und Theo Wenzke geschrieben worden sind. Und man kennt natürlich Namen wie Karl Held und so. Aber der Anspruch ist natürlich einerseits der von kollektiver Verbindlichkeit und so und gemeinsam erarbeiteten, und das Wichtige ist, dass die Organisation auf einem bestimmten theoretischen Niveau ist. Das Kollektiv, weil lass ich das Kollektiv dann denn natürlich individuell, das heißt verschieden von anderen Kollektiven, oder ist das auch wieder unindividuell? Das glaube ich, dass es keine Individuen gibt. Dazu kann ich jetzt auch wieder wenig sagen. Also es gibt sozusagen, ich glaube, es gibt natürlich sich unterscheiden, und es gibt wirklich wenig politische Gruppen, sozusagen die Übernahme eines Habitus so wichtig ist. Also jedenfalls im Moment kenne ich keine. Also, dass junge Leute aus Norddeutschland nicht nur sehr schnell sich diesen Jargon aneignen können, also von mach mal ein Argument raus und prüf das mal und der ganze Laden und blablabla, sondern das Ganze auch noch mit bayerischem Akzent vortragen, weil Held, Ebel, Decker und die ganzen Leute, die also die Vorträge machen, die man sich dann irgendwie so nochmal wieder anhört, weil die alle bayerisch sprechen. Das finde ich schon irre. Und das kenne ich sonst nicht. Ich kenne keine, ich weiß nicht, ob es das irgendwie gibt, ob es irgendwelche Antideutschen gibt oder Krisisanhänger, die Fränkisch sprechen oder so, weil die ja alle aus dem Frankenland kommen, da Kurz und Co. Oder Antideutsche, die Clemens Nachtmann bayerisch nachmachen oder so. Aber was ich sagen, in dieser Konsequenz von sich ähnlich machen, den Vordenkern, das kenne ich tatsächlich sehr wenig. Und insofern hat diese Marotten, auf die es ja eigentlich gar nicht ankommen soll, weil es kommt ja nur auf die Sache an, gleichzeitig eine extrem wichtige Distinktionswirkung. So, während es gleichzeitig etwas ist, was natürlich nicht irgendwie in einem reflektierenden Sinne jetzt, da würde niemand sagen, es ist wichtig, dass ihr im bayerischen Akzent redet, aber es funktioniert halt. Das eine Mal hast du ziemlich zum Schluss, und jetzt natürlich auch noch wieder gesagt, der Gegenstandpunkt der viel wert, dass ja die Beispiele da angezogen ausschließen, Übungen über Mittel und Ausschließen, also anderen von dem eigenen Rat. Du hast ganz zum Schluss gesagt, du vermisst so ein bisschen das Mission Statement. Was hätten Sie denn gerne? Was wäre eigentlich die positive Vision, die wir haben? Die Vision, die hier wichtig sind, was die Würde oder etc. Und da frage ich mich wirklich, in der Geschichte, ob du da den Begriff des Eigentums tatsächlich verstanden hast. Du hast ihn ja referiert. Ich sag doch an, du weißt gar nicht, was ich denke. Ja, das ist aus dem Raus jegliches. Warum kommst du auf so Geschichten wie Würde und Potenzialität? Weißt du was wie Armut, Hunger, Krieg und Glück? Und ich finde, das ist eine Kritik daran. Beispielsweise ganz zweite Sache, wo ich ein bisschen finde, dass du das quasi keine Wille unterstellst, weil da würde ich sagen, das hast du ein Stück weit richtig dargestellt, weil der Status gewesen und das einzige Punkt an Inhalt, das ich rausgehört habe, gewesen ist, dass du gesagt hast, da stehen sich zwei Prinzipien, was Prinzipien mehr da finden sich in dem Gegenstandpunkt Prinzipien unvermittelt gegen einmal der Staat, das Willkürwert und Kapitalwachstum. Und da muss ich allerdings sagen, du hast jetzt von den ersten Seiten, Paragraph 1 zum Beispiel, wird das Verhältnis von beiden erklärt. Du hast jetzt gesagt, unvermittelt stehen Ich habe aber überhaupt nicht auf den bürgerlichen Staat zitiert. Ich will keine Gruppe verraten, ich will nur auf eins antworten. Da wäre mir einfach wichtig, dass du nochmal sagst, wie du inhaltlich das Verhältnis zum Staat da bestimmen würdest und wo da von dem übereinstimmst und dein bist. Ich habe dazu eine ganze Menge Fragen. Also ich finde find dieses Resultat über den bürgerlichen Staat gar nicht so schlecht. Da stehen eine Menge richtige Sachen drin. Ich finde das aber so, das ist ganz okay. Aber ich finde es jetzt auch nicht so super aufregend oder das, wo einem so Schuppen von den Augen fallen, sondern aber eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was so klügere Staatstheorie macht. Also wie es zu der Spaltung von Staat und Gesellschaft kommt, also Gesellschaft spaltet Staat und Gesellschaft und solche Sachen. Ich habe auch gesagt, die Demokratiekritik da drin ist ganz klug und so weiter, und das ist so ein bisschen Marx Frühschriften Sachen weitergedacht. Das ist ja ganz gut. Worauf ich zitiert hatte, war allerdings das Buch über das Geld. Und da habe ich halt gesagt, dass ich schon bemerkenswert finde, wie man in einem Buch über Geld praktisch wirklich einen weiten Bogen um den Begriff des Kapitals spannen kann. Und vor allen Dingen, wie man Kapital einfach mal eben durch Eigentum ersetzen kann. Also überall da, wo bei Marx Kapital stehen würde, steht hier Eigentum. Und das ändert aber auch an der Sache was. Und das kann man dann im Gang der Argumentation verfolgen. Das, also ist vom Regiment des Eigentums über die Arbeit die Rede. Und dass Eigentum und Kapital einfach nicht identisch sind, sondern aber hier identisch gesetzt werden. Das hat Folgen für das, was ich mir unter dieser Sache vorstellen muss. Das hat nämlich die Folge, im Begriff des Kapitals ist bei Marx gerade der Begriff des automatischen Subjektes mitgesetzt. Und man kann das in den Grundrissen vielleicht noch besser verfolgen als im Kapital selber. Aber wie es genau um diese Verselbstständigung geht. Das heißt, wie im Begriff von Ware Wert und im Begriff von Wert dann Kapital, dieses Moment sich selber erhalten müssen, sich dann von sich selber abstoßen. Was all diese Argumentationsschritte, die darauf kommen, dass wir es hier mit einer verselbstständigten Form haben und nicht einer juristischen Kategorie, also nämlich wirklich einem gesellschaftlichen Verhältnis im Kapital, wo in dem, wie das Kapital sich reproduziert, irgendwie wirklich eine gesellschaftliche Totalität als eine negative Totalität, als eine bewusstlose Totalität, vor sich hin prozessierende Totalität gesetzt ist. All diese Rede vom gesellschaftlichen Produktionsverhältnis ist kassiert, wenn ich stattdessen Eigentum sage. Bloß weil ich denke, naja, ist doch egal, Kapital gehört jemandem, kann ich doch auch Eigentum sagen. Genau darum geht es ja nicht. Denn Eigentum ist etwas, über das ich souverän verfügen kann. Und Kapital ist etwas, worüber ich nicht souverän verfügen kann. Das Eigentum ist eine juristische Kategorie und keine Totalitätskategorie. Deshalb ist mir das schon sehr wichtig. Das Eigentum ist tatsächlich etwas, wo ich dann sagen kann, ja, das macht der Staat. Das Kapital ist etwas, worüber ich nicht sagen kann, ja, das macht der Staat. Natürlich ist Eigentum schon doof, wenn man es nicht hat. Aber in der Kategorie des Eigentums ist auch überhaupt nicht genau das Gesetz, was das Kapitalverhältnis ist. Denn Eigentum ist nun wirklich eine urlange Geschichte, die es immer, schon gegeben hat, und Kapital gerade nicht. Und da werden so viele Vermittlungsschritte kassiert, wenn ich alles Elend dieser Welt aus der Tatsache ableiten will, dass der Staat Eigentum setzt. Das funktioniert überhaupt nicht, und es wird auch gar nicht mehr versucht, das ist dann ja meine zweite Kritik, sondern es wird dann im Zweifelsfall immer gesagt, der Staat macht das halt. Der Staat herrscht das auf. Der Staat herrscht ein Geldfetisch auf. Wie soll das gehen? Der Staat ist der ideelle Gesamtkapitalismus. Wir haben Interesse daran, den abstrakten Reichtum zu mehren. Und das tut er. Er schafft Voraussetzungen für seine Lieblingsbürger, die Unternehmer, bekanntlich, und sorgt dafür, dass sie die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommen und so weiter. Er sorgt im Auswärtsspiel dafür, dass auswärtige Souveräne in ihrer eigenen Souveränität, wenn sie überhaupt ankommen, beschränkt werden. Aber das sind doch gerade keine begrifflichen Bestimmungen, die du hier lieferst. Auswärtsspiele. Also deshalb meine ich, da kann man ganz viel richtig mit, kann man ganz viel richtig mit beschreiben. Das glaube ich auch. Deshalb sage ich, das Buch über den bürgerlichen Staat ist ja gar nicht schlecht auf einer bestimmten, auf einer Beschreibungsebene. Aber dass der, wie das Verhältnis ist vom Kapital als automatischem Subjekt und der Staat als der realen Souveränität, das ist doch überhaupt nicht erfasst. Und zum Beispiel eine solche, woran muss der Staat, der eine, einerseits ist der Staat souverän, souverän heißt ja gerade unbedingt. Souverän ist letztendlich irgendwie, genau, dass ich nicht von etwas bedient werde, sondern anderes bediene. Gleichzeitig muss sich der Staat, wird der Staat immer an etwas relativiert, er kann gerade nicht in Selbstherrlichkeit. Er ist selber eine abhängige Kategorie. Deshalb kann man ihn auch ableiten. Es gibt keine Kapitalableitung, es gibt eine Staatsableitung. Genau wie dieses Verhältnis dann ist, und ich kann das überhaupt nicht in drei Sätzen beschreiben, weil das eines der schwierigeren Verhältnisse ist, das Verhältnis von der Krisenhaftigkeit des Kapitals und der Notwendigkeit, sozusagen seine eigene Ausnahme zu produzieren, also etwas über den Klassen stehendes und so weiter, letztendlich ein Verhältnis von Ausdruck, glaube ich, kann man wenn der Staat drückt sozusagen die Souveränität des Kapitals, das sich selber ja nicht ausdrücken kann, weil es ein prozessierendes Verhältnis ist, weil es etwas ist, was spekulativ erschlossen werden muss, drückt der Staat sozusagen auf der Erscheinungsebene aus. Aber er ist natürlich nicht einfach ein Souverän, weil er sein Handeln ständig relativieren muss, weil er nicht einfach irgendwie tun und lassen kann, wie er will. Und darum geht es, dass immer da, wo die Rekonstruktion der Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie anstünde, bei der NG immer nur steht, naja, und dann kommt der Staat und Macht. So, und damit wird dem Staat eben eine Macht zugesprochen, die er in der bürgerlichen Gesellschaft nicht hat. Da wird überhaupt nicht dieses Verhältnis, was ich eben meinte, von Souveränität, Staatssouveränität und dem automatischen Subjekt des Kapitals als Produktionsverhältnis dargelegt. Dann zu der Frage mit, das ist das weiterhin ein Mission Statement, reicht es nicht, Hungerkrieg und so weiter abschaffen zu wollen? Das ist natürlich richtig. Und dass keiner mehr hungern soll, ist ja, wie Adorno mal sagte, das Zarteste. Also gerade in seiner Grobheit das Zarteste. Viel schöner als irgendwelche Vorstellungen von, was weiß ich, wie das denn aussieht. Aber, dass Hunger abschaffbar ist, das ist ja überhaupt nicht gesagt. Sondern es ist nur dann, wenn ich sage, dass dieses gesellschaftliche Verhältnis so wie wie es durch Kapital produziert ist, wie es sozusagen die Entfaltung der Produktivkräfte, wie das Kapital sie bewusstlos vorantreibt, die Möglichkeit dazu überhaupt schaffen, den Hunger abzuschaffen, die Forderung, den Hunger abzuschaffen von einem isländischen Siedler des 8. Jahrhunderts, wäre ein Unsinn gewesen, ähnlich unsinnig wie na, es ist ja noch nicht mal eine unsinnige Forderung, Tod abzuschaffen, aber sowas auf der Ebene. Solange die Leiden naturbedingt sind, sozusagen, solange die Menschheit in ihrer Naturgeschichte befangen sind, steht das überhaupt nicht auf der Tagesordnung. So, das ist erst wenn sie aus der Naturgeschichte heraustritt, erst wenn die Menschheit aus. Es geht um Island im 8. Jahrhundert. Zum Beispiel. So, da kann man immer noch wünschen und überlegen, aber da sind die Menschen tatsächlich so weit der Natur unterworfen, dass sie ihr ausgeliefert sind. So, das Kapital ist tatsächlich ein potenzieller Ausbruch aus dieser Naturgeschichte, aber es ist kein verwirklichter. Wenn die Menschen, und das ist eben genau das, es schafft ein Potenzial und es erhält gleichzeitig diese Natur ein Potenzial, aus dieser Naturverfallenheit herauszutreten und gleichzeitig reproduziert es und intensiviert es diese Naturverfallenheit, die Schicksalshaftigkeit des Menschen. Dieser Begriff des Schicksals, den Walter Benjamin so stark gemacht hat, als das, was abzuschaffen ist. Und deshalb geht es, die Forderung nach Abschaffung des Hungers ist immer mehr als die Forderung nach Abschaffung des Hungers. Es ist nämlich die Forderung danach, das, was die Menschen bisher bewusstlos getan haben, mit Bewusstsein zu tun und dabei wiederum das, was sie tun, auch zu verändern, nämlich und so weiter. Das heißt, rede ich von der Abschaffung des Hungers, rede ich von den hervorgebrachten Potenzialen, Und das ist dann wiederum der entscheidende Punkt. Übrigens fällt mir gerade auf, dass die MG eigentlich selber immer so argumentiert, dass der Krieg irgendwie oder der Hunger früher, also in vorbürgerlichen Zeiten, ein sehr anderer war als heute. Insofern weiß ich gar nicht, was die Aufregung geben sollte. Aber dieser Punkt, dieses mit den Potenzialen, diese Möglichkeiten von selber Geschichte schreiben, was da drin immer gesetzt ist, also eine evident metaphysische Kategorie, sich als Subjekt der eigenen Geschichte einsetzen, was die Menschheit da soll. Und was sozusagen die Bedingung dafür ist, so etwas Grobes, Einfaches wie Hunger abschaffen zu tun, weswegen der Kommunismus ja auch das Einfache ist, das schwer zu machen ist. Wenn ich, das ist sozusagen gleichzeitig, das ist der Blickwinkel, unter dem ich das Kapital betrachten muss, damit es selber Sinn macht, damit es selber wiederum verschieden ist von den geschichtlichen Epochen vorher. Das heißt, ich konstruiere das Kapital als ein begreifbares, im Sinne von vernünftiges, indem ich ihm einen vernünftigen Zweck unterstelle, sozusagen aus der Zukunft gedacht. Eine befreite Gesellschaft wird irgendwann mal sagen, wie bescheuert auch immer wir das gemacht haben mit dem Kapitalismus, aber wir haben die Produktivkräfte entwickelt und das und das und das möglich gemacht. Das ist aber immer eine Spekulation auf die Zukunft, eine Spekulation auf eine vernünftige Gesellschaft, aus der ich sozusagen die Kategorien der Vernunft erst heranziehe, unter der eben auch dieses Verhältnis Sinn macht, also ich überhaupt irgendeinen Sinn machen kann. Wenn aber nun die Menschheit tatsächlich sich beschließt, mit Atomraketen den Garaus zu machen oder in die Barbarei überzutreten und eine große gesellschaftliche Industrialisierungskampagne, wie sie in weiten Teilen der Welt gerade schon im Gange ist, wie, was weiß ich, Jugoslawien erpresst Europa vorlegt. Wenn das Ergebnis des Kapitals tatsächlich sein wird, unwiderruflich, dann wird es auch sehr schwer, das überhaupt von dem Rest der sinnlosen, gegenseitigen Abschlachtungen der menschlichen Naturgeschichte zu unterscheiden. Das heißt, mit anderen Worten, die Frage, was ich am Kapital kritisieren kann, hängt erstens an dessen begrifflicher Rekonstruktion, ist alles andere als selbstverständlich und einfach und muss ich nur mal hingucken. Und genau deswegen meine ich, dass Hunger abschaffen und metaphysische Kategorien wie Würde, Subjektivität, Geschichte schreiben können, dass Nietzsche der Wünsche von dem Freud oder sowas redet, überhaupt kein Ausschließenden, sondern in einem Bedingungsverhältnis zueinander stehen. Die andere Sache, die ich gerne, die ich da mal deutlich Stelle ist es ja tatsächlich so, dass die Aufhebung Kapitalismus nicht denkbar ist ohne die Aufhebung Privat. Also es ist falsch, an Privateigentum wieder Kredit zu begeben und statt Kapitalismus Eigentum zu setzen, weil das Kapital ja nicht verwirklicht ist, das private Eigentum ja. Und es ist auch beim Markt gegeben worden. Und das System des Privateigentums, des Tausches überhaupt nicht nur als selbstständiges System erhalten kann, wenn das Privateigentum zum Kapital wird. Schon Band 1, ursprüngliche Akkumulation, ne? Gesetz der ursprünglichen Akkumulation, immer wieder wiederholen. Also muss man von Kapital sprechen und kann ich an dessen Stelle Eigentum setzen. Aber auf der anderen Seite ist doch auch richtig, dass das Privateigentum notwendigerweise, also die privateigentümliche Produktionsweise notwendigerweise immer Kapital hervorbringen muss. Weil du sonst nicht bestehen bleiben kann. Und deswegen kann auch die Aufhebung des Kapitalismus am Ende immer nur bedeuten, dass man auch über das Verhältnis des Privateigentums hinauskommt. Also nicht, dass man das Privateigentum universalisiert und alle daran teilhaben, sondern dass man über es selber, über diese Form selber hinauskommen muss. Das ist doch auch wieder richtig. Insofern muss man auch vom Privateigentum. Ja. Man darf es aber nicht. Klar. Ja. Aber genau, aber es hat einen ganz anderen systematischen Status, das würde ich sagen. Wieder mit der Aufhebung des Eigentums, denn ich würde ja tatsächlich sagen, das sind eben tatsächlich dann so Fragen, wo es ganz schwierig wird. Ich meine, ich halte es auch schon für wichtig, dass Eigentum gleichzeitig etwas von dem hervorbringt, was sozusagen an der bürgerlichen Gesellschaft aufhebenswert ist. Und zwar im Sinne das berühmte klischeehafte dreifache Aufheben von Hegel, also wegmachen, bewahren und höher heben. Insofern, wie es eben ganz unweigerlich zu recht vielen widersprüchlichen Errungenschaften des Bürgertums einfach dazugehört. Eigentum, Privateigentum hat etwas auch damit zu tun, sich als Subjekt zu erfahren. Ist sozusagen die materielle Grundlage von der Vorstellung, sich in Gedanken veräußern zu können, Welt erfassen zu können, sozusagen der materielle Ausdruck davon. Eigentum hat auch immer einen Moment etwas an den Verhältnissen finden, was sie an Wert machen, was sie liebenswert machen, was auch immer. Eigentum hat schon eben nicht nur diese Ausschlussqualitäten, sondern hat auch eben etwas von in der Welt halten, könnte man sagen. So, wo die Möglichkeit, Privateigentum zu haben, erstmal überhaupt eine Möglichkeit von Individualisierung ist im Vergleich zu dem, der Bauer, der entweder Gemeineigentum hat oder gar nicht. Dass das natürlich dann wiederum in einer verdinglichten Gestalt stattfindet und in einer fetischisierten Gestalt, wo die Dinge auch als, wenn sie nur im eigenen Wohnzimmer stehen, fetische werden. So, das ist vollkommen richtig. Und wie das dann genau aussieht, meine Marx benutzt als einen anderen Ausdruck für Kommunismus ja schon den Wort Verein freier Menschen, also Verein, immerhin eine Kategorie auf dem Zivilrecht. Muss man mal sehen, wie das dann alles wird. Ich bin da unsicher. Aber ich halte das für tatsächlich sehr, sehr wichtig, gerade auch in sowas und auch genau dieses dialektische Moment zu betonen und gerade bei der Frage, worauf beziehe ich mich, wenn ich Revolution machen will, dass ich mich eben auch tatsächlich auf das beziehe, was die bürgerliche Gesellschaft als Gedanken, als in Embryonalform oder was auch immer auf die Welt gebracht hat. Also das zu hören, es gibt einen so schönen Satz von Peter Hacks darüber, den ich aber gar nicht, da geht es eben um Vernunft, Schönheit und individuelle Liebe als die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft, die der Sozialismus tatsächlich dann erst einmal verallgemeinern wird. Und man kann tatsächlich natürlich an sowas wie Warenkategorien einerseits und Schönheit irgendwie ziemlich viele verästelnde Vermittlungen finden. Deshalb ist eben immer diese rohe Forderung gegen Hunger geht immer einher mit diesem, mit dem Verwirklichung des Schönen und des Gehobenen und des Luxuriösen, des Luxcoin Volupté. Das heißt, dass Fragen, die Hunger auch gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen sollen. Dieses Rohe, das, worauf die Menschen immer noch reduziert werden, dass selbst wenn sie einigermaßen genug zu fressen haben, sie halt fressen und sich um sich zu erhalten und nicht mehr. Also diese Fragen sind immer gerade genau miteinander vermittelt. Denn sonst ist Hunger ja auch gerade etwas, was sozusagen als erstes der MG-Kritik verfallen müsste, nämlich der des Moralismus gegen Einfühlung in, also, ne, da fühle ich mich ja in andere ein, mache mich zu deren Wohltäter, denn ich glaube, hier hungert jetzt niemand, der hier sitzt, denke ich mal. So, vielleicht auch, doch, das tut mir sehr leid, aber ich glaube, die meisten hier sind es nicht, haben vielleicht nicht immer das zu essen, ich auch nicht, was ich gerne hätte, aber es hungert niemand. So, wenn ich Hunger also zu einer Kategorie mache, tue ich das immer in Einfühlung zu anderen. Und wenn ich gerade damit nicht so damit selber zu einer hochmoralischen Person stilisieren will, muss ich schon auch sagen können, warum die Abschaffung des Hungers der anderen meinen eigenen Interessen entspricht. So, warum das nicht nur irgendwie so ein hohes Ideal ist. Was doch zum Beispiel bei die Abschaffung des Hungers natürlich, was der Hunger im Trikot natürlich etwas damit zu tun hat, dass Leute, die hier ihren Reichtum auch nicht genießen können, sondern ihn immer als Beute begreifen. Aber das stimmt. Einfühlung ist natürlich schon ein entscheidender Punkt, aber einer der, das war jetzt auch zu weit in die Richtung. Aber das ist, ja. Kann doch passieren. Ich habe hier jetzt einfach wirklich gedacht, warum kommt jetzt hier nicht irgendwann irgendwas für Israel? Ich dachte, das muss kommen, aber das kommt nicht. Ich ziehe die Leitung mal an, um vortragen, und die spannende Diskussion. Ja, genau.